Okay, jetzt macht das Knacken, macht den Geräusch. Fand ich gut. Ja, aber wieso kommt hier keine Waveform? Das kommt mir nicht richtig vor hier. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Aber wir haben Ausschlag. Ich drücke jetzt nochmal kurz Pause, dann gucken wir, ob diese Waveform kommt. Und ja, wenn sie dann kommt, geht es genau hier weiter. Und wenn nicht, ist es einfach im Papiermüll einmal gelandet. Oh. Take Nummer 3. Ist schon wieder keine Waveform. Ja. Aber man hat es gehört. Wir haben es gerade Probe gehört. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach damit leben, dass wir keine Welle haben. Ich kann damit nicht leben. Ja. Ich brauche die Welle. Okay. Die Welle ist mein Business. Hol dir die Welle zurück. Nee, ich hole mir nicht die Welle zurück. Ich vertraue einfach auf die grünen Ringe da an dem Interface. Okay. Ja, wäre bitter, wenn das jetzt passieren würde, dass wir einfach mal keine Aufnahme haben. Ja, wir haben eh schon richtig viel Zeit damit verklopft. Sagt man das? Nee, sagt man ja, nicht. Wir sind, also, Zeit damit vertrödelt auch nicht. Es war sinnvoll, was wir gemacht haben. Ja, ich bin halt schon ein bisschen mehr als anderthalb Stunden hier. Du bist schon ein ganzes Bier hier. Könnte man sagen. Ja. Mehr dazu, aber später nach dem Intro. So ist es. Ich habe aber gesagt, ich fange mit einem kleinen Highlight an. Ja. Denn ich hatte den zurückliegenden Samstag meinen ersten Auftritt mit meiner neuen Band. Woo! Yeah! Du warst leider nicht da. Ich war nicht da. Enttäuscht. Nee. Ja, aber es war geil. Hast du gerade gesehen? Da waren gerade Ausschläge. Da war ein bisschen eine Welle. Jetzt, Buggy. Ja, zurück zum ersten Auftritt von meiner neuen Band. Es war geil. Also kurz als Umriss. Ich habe eine Kirchenband, wir machen Kirchenlieder. Die heißt wie? Die heißt Handsome Drummer Band. Könnt ihr auf Instagram folgen. Das sind Bilder drin und da kommt ganz viel coole Sache, glaube ich. Okay. Also es ist nicht mein Kanal, den hat irgendein Fan von uns gemacht. Oh! Da sind sie. Da sind sie. Back the waves are back in town. Okay, richtig scheiße jetzt so zu hören. Wir gucken uns irgendwelche Sachen an, die auf dem Bildschirm passieren. Zur Erklärung sind die Aufnahmewellen auf dem Patrick seinen großen Curve-Display. Da laufen immer die zwei Spuren ab und dann sieht man meine Stimme in Form von so einer Aufnahmewelle und Patrick seine Stimme. Die waren die ganze Zeit nicht da, jetzt sind sie da. So. Das ist eine vercheckte Folge. Ja. Aber manchmal müssen Folgen auch vercheckt sein. Ja, wir haben auch schon viel geredet heute. Ja, auf jeden Fall, wie viele Lieder habt ihr gespielt? Ich habe drei. Ja, dann hatte ich's richtig im Lied Kopf. Haben wir unterteilt in ein Intro und dann geht aber das gleiche Lied weiter, ist aber dann insgesamt ein bisschen länger und dann noch zwei weitere Lieder. Problem war, bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Gottesdienst geplant hat, war die Regel, man darf nur eine halbe Stunde einen Gottesdienst abhalten. Und es wurde kurz davor gelockert, aber dann hätten wir ja noch mehr Content reinbringen müssen. Also liedertechnisch wäre es kein Problem gewesen, aber keine Ahnung. War okay, wir haben danach noch für die da geblieben sind und beim Aufräumen geholfen haben, haben wir noch ein paar so Jam-Session-mäßig einfach ein paar Lieder runter gespielt. Es war geiler Gefühl, davon gibt es Videos und das wird auch auf Instagram folgen. Also ein kleines After-Gottesdienst-Party-Event, Privatkonzert. Gibt es da für euch exklusiv auf unserem Instagram-Kanal? Ja, es kann ja nur gut sein, wenn du und der Krischi da dabei seid. Wer ist noch Teil der Band? Der Handsome Drummer, a.k.a. Henry Gobanski. Mhm. Weil er so handsome ist, blieb uns nichts anderes übrig, als den Podcast, sag ich schon, die Band so zu nennen. Dann ist noch die Paula dabei. Die ist aktuell die, wie heißt das? Sängerin? Die ist da die Sängerin, ja, aber sie hat eigentlich, sie ist quasi beruflich eigentlich in der Kirche, aber kann halt gut singen, was für uns gut ist. Und sie hat auch richtig hart Bock gehabt und kennt die Lieder auch schon alle. Dann ist noch Lea dabei als Stellvertretung, aber eigentlich muss sie drin bleiben. Ja. Für Anna, die ist gerade in Portugal. Und dann bin noch Christi und ich drin. Das war eine volle Band. Nee, uns fehlt noch ein Keyboarder. Ja, schwierig. Kennst du vielleicht einen? Ich kenne vielleicht einen in meiner Person, ja. Aber da bräuchte ich, wie gesagt, ich brauche immer noch Übung. Ich habe du hast immer noch nicht die Noten geschickt. Bitte? Du hast immer noch nicht die Noten geschickt. Du hast gesagt, du schickst sie mir, aber ich habe keinen Grund, mir dein Gejammer anzuhören, wenn du mir die Noten nicht schickst. Ja, ich bin zu 100% da schuld. Aber das Problem ist, wir mussten erst einen anderen neuen, ein anderes neues Mitglied versuchen zu integrieren. Und das war der Fritz, der Friedemann. Und der hat Trompete gespielt. Also und richtig, so klassische Trompete mit diesen drei Knöpfen in der Mitte. Genau, genau. Geil. Und das Problem war aber, dass er immer nur so, Posaunencode oder orchestermäßig von Noten abgespielt hat. Und die Noten, die wir haben, sind halt nur die Akkorde. Und dann steht halt der Text drunter. So, weil so lernt man Gitarre spielen zu einem Lied, also das zu begleiten irgendwie. Und für einen Bass reicht es auch, der spielt einfach auch immer genau den Ton. Dann kannst du halt einfach alle Lieder aus dem Internet, ballerst da kurz runter. Aber für die Trompete schwierig, vor allem verändern wir die Tonhöhe so, dass die Sängerinnen das einfacher singen können. Und da klickst du einfach auf plus eins oder minus eins. Aber ein Klavier oder eine Trompete kann er nicht einfach plus eins machen. Das ist auf der Gitarre super easy, aber auf allen anderen Instrumenten richtig schwierig. Deswegen musste man da ein bisschen so einen Weg finden, wie er trotzdem mitspielen kann. Und bei ganz vielen Liedern klappt es auch schon ganz gut. Bei einem hat er sogar extra so ein Solo-Fill reingemacht. Das gibt es auch als Video, muss ich auch mal gucken, ob ich das dann reinstelle. Deswegen denke ich, der ist jetzt drin. Das heißt, jetzt haben wir wieder Platz für einen neuen Einstieg und dann machen wir die Bühne richtig voll. Und dann geht's richtig ab, ey. Geht's richtig ab, ey. Stressig. Nee, das war ganz chillig eigentlich. Ja, würde ich mal. Baller mal das Intro. Guck mal, das sieht aus wie der rechte Hoden von dem. Von wem? Von dem. Achso, ja, das sieht aus wie ein Pimmel. Von dem LED-Pimmel. Ja, LED-Pimmel ab. Und damit herzlich willkommen zu Carstenson Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi, herzlich willkommen zu dem wöchentlichen Steh dich ein von uns beiden. Ja, herzlich willkommen zur Folge 64. Folge 64, ich habe vorher schon gesagt, 64 ist eine gute Zahl, ich mag die. Ich kann nicht sagen, wieso, aber ich mag die. Was ist deine Lieblingszahl? 64. Komisch. Nee, eigentlich 13, aber 64 ist auch eine gute Zahl. Ja, meine ist 23. Nicht 32? Nee, okay. 32 war halt so. Wie kommst du auf 32? Ah, weiß ich nicht. Sagt mir gar nichts, die Zahl. Sagt dir gar nichts. Ei. Ja, ich glaube, das heben wir uns noch ein bisschen auf, oder? Okay. Ich habe dazu richtig viel aufgeschrieben. Also wir haben es vorher schon, glaube ich, angeteased. Ich glaube, das wird nicht rausgeschnitten. Mm-mm. Dass es ein kleines Update zur Kreisliga gibt, da könnt ihr euch drauf freuen. Und weshalb wir uns früher getroffen haben, ist, dass wir einen Jingle vorbereitet haben und der kommt zu seiner Zeit. Ja. Ja, ich wollte dich fragen, was hältst du davon, wenn Leute in einer WhatsApp-Gruppe immer, obwohl sie direkt unter eine Frage antworten, die trotzdem immer zitieren? Was hältst du da davon? Du meinst so, also die Frage quasi zur Seite wischen. Zur Seite wischen, dass obwohl man direkt auf die antwortet. Ja, aber das macht ja eigentlich erst Sinn, wenn die Nachrichten auseinandergerissen werden. Wenn du direkt auf das antwortest, kann ich das doch trotzdem einfach. Ja, wenn du direkt drunter schreibst, ohne dass irgendeine Nachricht dazwischen ist, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn irgendwas dazwischen ist, egal was es ist, dann finde ich es gerechtfertigt, weil ich mag das eigentlich, die Funktion. Ja, die ist sehr gut, die Funktion, aber mich stört es, wenn das halt Leute machen, obwohl es den Grund nicht gibt. Dann tut es den Chat so auffüllen und so ein bisschen aber unnötig vergrößern. Ja, mich stört es wirklich. Echt? Ja, mich stört es wirklich. Nee, weil ich mache das richtig gern. Ich stehe einfach zur Seite, dann weiß ich auch, habe ich auch die Frage in meinem Chatfenster drin. Okay. Ja, ich finde es gut. Du findest es gut, wenn man das macht. Also ich finde es gut, wenn man es generell macht, aber nicht in dem einen Fall. Da finde ich es richtig beschissen scheiße. Oh. Da bin ich echt, aber ich traue mich das nicht, jemandem zu sagen, weil ich mir dabei komisch vorkomme, dass ich mir über sowas Gedanken mache. Doch, man soll sich genau über solche Dinge Gedanken machen. Die sind wichtig. Ja, so Kleinigkeiten, die muss man immer sagen. Was war doch letztens auch irgendwas. Also ich kann es nicht einschätzen generell, ob Sachen wichtig sind oder nicht wichtig sind. Für mich könnte theoretisch alles wichtig sein. Wenn dadurch dein Leben besser wird, erträglicher, dann ist es wichtig. Meine Meinung. Meine Meinung. Ja, das war's schon. Vor allem das Gute ist, das hat sich voll durchgesetzt bei allen möglichen Chatsystemen, sowohl bei Teams als auch bei iMessage und ähnliches, kann man das ja überall machen. Das gefällt mir richtig gut mittlerweile. Aber iMessage ist am besten gelöst. Auf jeden Fall. Meine Meinung. Nee, das ist krass, weil da kannst du. Also du kannst alle Nachrichten, die sich aufeinander beziehen, miteinander verlinken und dann kannst du auf diesen Link drücken und dann siehst du gefiltert nur die Nachrichten, wie wenn sie untereinander stehen würden. Ja, das Problem ist, ich hatte es auch diese Woche schon mit dem Zesche, unserem neuen Zuhörer, dass eigentlich iMessage besser ist als WhatsApp, aber leider nicht so populär in Deutschland. Und es schließt halt die Leute aus, die kein iPhone haben, das ist halt auch ein bisschen gemein. Ja, aber die soll man ausschließen. Okay. Jetzt überleg mal, wen kennst du, den ich auch kenne, der kein iPhone hat? Wen du, Der kann einfach, der Benny. Ja, okay. Aber dem sein Handy ist auch viel zu groß für seine Hände. Ist das schon mal aufgefallen? Nee. Also wir haben ja beide das gleiche Handy. Und Benny, sein Handy ist einfach nochmal so 10 mm länger. Nur länger, nicht ja, breiter, sondern länger. Das andere Android-Handy, wo ich habe, ist auch einfach lang. Das ist einfach doppelt so. Du kannst 2 Quadrate da, glaube ich, reinfüllen. Ganz genau 2 Quadrate. Ja, das ist einfach ein bisschen zu lang, glaube ich. Ja, und das ist richtig unangenehm. Vor allem, wenn ich mit dem Handy was mache, dann bin ich schon überfordert. Und ich habe wirklich große Hände. Bei Torwart-Handschuhgrößen habe ich 11. Mhm. Und ich komme nicht oben ans Eck und bei iPhone 13 ist es auch schon schwierig. Ja. Wieso machen wir eigentlich keinen Fußball-Podcast? Weil du kein Fußballer bist und weder Fußball begeistert noch selber spielst. Aber ich glaube, ich könnte es vortäuschen. Ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber wäre auch witzig vielleicht. Okay, vielleicht. Aber weiß ich nicht. Nee, wäre, glaube ich, nicht gut. Ja, also zurück zu großen Handys. Ich finde das Format vom iPhone schon ein bisschen besser als von dem Android-Handy, aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch so schnell dran, deswegen ist eigentlich auch ein bisschen Wayne. Ja, aber ich glaube, so ein langes Samsung oder so ist richtig unangenehm. Ich glaube, was gut ist, wenn man mal einfach ein ganz kleines in die Hand nimmt. So ein iPhone Mini oder? So ein iPhone Mini, einfach mal für 2-3 Jahre und dann kauft man sich wieder so ein normal großes und dann weiß man wieder, wie viel cooler das ist, ein größeres Handy zu haben. Ja, oder vielleicht findet man das Kleine auch geil. Ich war auch kurz davor, das iPhone 12 Mini zu kaufen, letztes Jahr, weil ich das eigentlich geil finde, ein kleines Handy, weil ich finde große Handys unhandlich. Die fallen immer aufs Gesicht, wenn man nachts im Bett liegt und noch TikToks guckt. Sind so schwer. Die sind so schwer, ey. Ja. Mal kurz raus. Ich habe einen neuen Hintergrund und mein Hintergrund ist gleichzeitig mein Vordergrund, guck. Achso, du meinst von, jetzt verstehe ich. Also Patrick zeigt gerade sein Startbildschirm, sein Homebildschirm und seine Handyhülle und das ist einfach das gleiche Bild. Wo macht weißt du, was das ist? Das ist ein Berg. Ja, was für ein Berg? Ich kenne Berge, ja. Ja, ich kenne Berge. Ich kenne mich mit Bergen gut aus. Ich bin auch schon auf einem gewesen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Stifte. Ich bin Schweizer und ich habe auch schon Stifte benutzt. Ja. Kanntest du den davon nicht, den Aditoro oder Aditotoro? Aditotoro, das hatet er. Das hatet er richtig. Ja, aber hatet er richtig. Es ging gerade nicht anders, ich weiß es nicht. Doch, ich kenne den und ich mag generell Schweizer. Wenn ich irgendeinen Schweizer sehe, der was halbwegs Unterhaltsames auf TikTok macht, dann folge ich dem instant. Ja, auf jeden Fall, der ist sehr witzig. Ja, das ist ein Berg in der Schweiz. Okay, wie heißt der? Das Matterhorn ist das. Das ist das Matterhorn? Ja. Das ist ein richtig schöner Berg. Das ist der schönste Berg auf der Welt. Mit Abstand. Mhm. Weil der ist nicht so symmetrisch wie zum Beispiel dieser Krater auf Neuseeland da. Das ist eigentlich auch ein Berg. Ich glaube, ein Vulkankrater, aber ist fucking hoch. Ja. War der nicht auch Kulisse bei Herr der Ringe oder so? Ja, Herr der Ringe habe ich generell nicht geschaut. Okay, das ich glaube, ich suche mir einen neuen Podcast. Ja. Okay, ciao, Patrick. Nee, alles gut. Aber der ist schon schön, weil der nicht so symmetrisch ist. Ich brauche es eigentlich für meine Notizen. Aber auf jeden Fall spitz ist er. Spitz. Ja, so ein bisschen spitz. Das kann nicht so ein, also ein mächtiger Berg, also ein Berg muss schon mächtig sein, dass er schön ist. Und dann muss er schon auch ein bisschen zeigen, ich bin hier der Größte unter allen anderen Bergen, weil er kann nicht nur so ein Bobbel oben haben oder so ein Blobsi oder so. Das muss schon... Ja. Muss schon ein bisschen in die Höhe ragen. Er muss schon wollen, dass er der höchste Berg ist. Und was hält vom Wilden Kaiser? Oh, den kenne ich nicht. Ei, aber das ist ein Berg, der zieht sich so über mehrere Gipfel. Also der hat einen langen Gipfel quasi. Okay. Da waren wir jetzt auch Skifahren. Ja, ich zeig's dir auch gerade geschwind, aber du bist, glaube ich, schneller als ich. Hey, das ist so eine ganze Bergkette, oder? Ja, genau, eine Bergkette, sondern das sind einfach der Gipfel ist ziemlich breit. Okay. Ja. Und das ist dein Lieblingsberg? Das sieht halt mega geil aus, weil es halt unten liegt halt so grüne Wiesen liegen da und dann halt oben dieses Steinige. Das sieht mächtig aus. Ja. Krasser Podcast-Content. Auf jeden Fall ist es ein guter Berg. Der ist cool, ja. Der sieht auch mächtig aus. Da hätte ich auch Respekt vor dem Berg. Ja. Vor Bergen sollte man generell immer Respekt haben, würde ich behaupten. Ja, Berge sind groß. guter Berg-Podcast. Mir reicht, ja, wieso machen wir keinen Berg-Podcast? Ja. Wir bewerten einfach Berge. Okay. in dem Podcast. Oder wir gucken uns Bilder von bekannten Bergen an und müssen schätzen, wie hoch sie sind. Okay. Kennst du die Story vom Florentin Will? Kennst du den Florentin Will? Schon mal gehört, aber ich habe noch keinen Podcast von ihm gehört. Der macht ja mehr oder weniger viele Podcasts. Ja. Ja, der macht richtig guten Content. Aber das ist so, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist so du, David und Benny Podcasts. Das ist die Kategorie dazu. Ja, weil ihr drei hört so die Podcasts, die ich nie anhören würde. So, auch wenn das wahrscheinlich gute Podcasts sind, aus Prinzip höre ich die nicht. Oha. Ja. Was haben die dir getan? Ja, ich kann nicht noch mehr Podcasts hören. Doch, man kann jeden Tag einen Podcast hören. Nee, ich hänge jetzt schon eine Woche hinterher. Wegen dem Super Bowl-Dings. Ja. Oh, okay. Ist belastend. Ja, dann muss halt, dann, weißt du, das Ding ist, man hört eine Folge nicht und denkt man direkt raus. Ja, dann lass die einfach aus, ist doch scheißegal. So. Weißt du, wie man das nennt? Süchtig. Nee, warte. FOMO nennt man das. FOMO. Ja, die Fear of Missing Out. Ach so, ja, natürlich. Und das ist anscheinend eine Krankheit, die es erst jetzt gibt. Der wird zum Blitz. Nicht. Kennst du Blitz? Nee. Okay, hast du How I Met Your Mother geschaut? Bis zu einer bestimmten Staffel, ja. Auf jeden Fall gibt es da eine Folge, die heißt, glaube ich sogar, Der Blitz oder Blitz. Ich glaube, ich weiß wieder. Und dann, ja. Wenn man die Fear of Missing Out hat und dann an einem Abend früher geht, aus irgendwelchen Gründen, dann passiert immer irgendwas Krasses. Und der, wo früher gegangen ist, wird zum Blitz oder ist immer noch der Blitz. Bis es jemand anderem passiert. Bis es jemand anderem passiert. Und in der Folge switcht der Blitz die ganze Zeit hin und her. Und der Blitz wird so dargestellt als Geist, der quasi vom einen Körper in den anderen wandert. Und da ist so ein ganz, ganz leichter Hall drauf, wenn du die Körper wechselst. So, Blitz. Ja. Geil. Finde ich richtig gut. Eine meiner Lieblingsfolgen. Ist How I Met Your Mother insgesamt eine gute Serie oder nicht? Ich lieb's so hart. Krass. Ich hab's, ohne zu übertreiben, also wirklich 40 Mal durch oder so. 40 Mal? Weil ich so, nein, ohne Witz. Das ist krass. Ohne Witz. Also wahrscheinlich nicht jede Folge für Folge, aber in Summe von geschauten Folgen würde ich das mal so schätzen. Das ist krass. Ja, das ist geschätzt sehr, sehr krass. Ich habe so viel beim Einschlafen geschaut, früher. Okay. Ja, und richtig, richtig viel. Und weil ich halt, und dann auch zwei, dreimal auf Englisch und so, das, und dann sind halt die Gags auch viel besser. Ja. Ja, bei mir kommt an eine Serie, die ich so ähnlich oft, aber ich glaube nicht 40 Mal. Ich glaube vielleicht 10 oder 15 Mal oder so, wenn ich schätzen müsste. Aber ich vielleicht auch sogar übertrieben. Wäre bei mir New Girl. Und New Girl hat mir auch gefallen, wo ich damals immer so, wann war das, so 13, 14 Uhr, so nach der Schule geschaut habe, da hat es mir auch gut gefallen. Ja, ich finde, New Girl hat so ein bisschen, sind die Charaktere ein bisschen besser wie bei How I Met Your Mother, obwohl die auch schon gut sind, weil die sind so ganz verschieden. Jeder verfolgt immer in einer Folge irgend so ein eigenes Ziel oder sowas, hat irgendein Problem, was er lösen muss. Und ist halt da, schau da, aber das andere finde ich irgendwie einen Schnuff witziger, ja. Aber wir waren beim Florentin Will. Ja. Ja, was wollte ich erzählen? Ich habe mir nur gemerkt, die Florentin Will, dass du da wieder einsteigen kannst und dann... Berge, Florentin Will, genau. Der war bei der Frank Elsner Masterclass, also Frank Elsner, der Moderator von Wetten, das muss man glaube ich nicht sagen. Egal, jetzt wisst ihr es. Der lernt Menschen, wie man moderiert, eine Moderationsschule. Also sehr was sehr Spezielles. Mhm. Man lernt quasi, Leute zu unterhalten, würde ich behaupten. Und der, Florentin Will, hat in seinem Podcast erzählt, dass er mal in sein Büro gebeten wurde und dann hat einfach Frank Elsner ihm Talkshow-Ideen gepitcht. Also quasi die Idee, es ist eigentlich gleich wie Wetten, dass, aber, habe ich gesagt Wetten, dass? Doch, es war richtig. Gell? War richtig, ja. Und verstehen Sie Spaß. Vor Thomas Gottschalk war Frank Elsner. Ich habe gerade überlegt, ob ich es richtig gesagt habe. Auf jeden Fall sitzen, wie bei Wetten, dass, einfach Prominente auf dem Sofa und dann kommt ein Bus reingefahren und aus dem Bus steigt eine Person aus und die Promis müssen raten, ob die Person männlich oder weiblich ist. Was sagst du dazu, zu der Idee? Also Leute sitzen in einer Runde ja. Und die sehen, dass der Bus reinfährt. Ja. Und dann steigt da jemand aus und der ist nicht verkleidet. Nee. Hä? Ja, aber die müssen es vorher sagen. Ach, bevor der aussteigt. Okay, ja. Okay. Das ist aber die ganze Show. Ja, okay, ich habe gedacht, dann geht's so richtig los. Nee, da geht gar nichts los. Ja, wow. Und was hat er auf Florentin dann gesagt? Ich glaube, der hat sich ein bisschen rausgeredet, weil er ja ihm nicht irgendwie, ich sag mal, auf den Schlips treten will. Und er ist ja quasi so ein bisschen untergeben, weil er kriegt ja von ihm die große Fernsehwelt beigebracht. Hat er, glaube ich, gesagt, ja, ist gut. Ist überragend. Dann hat er noch eine Idee gehabt, dass wenn man nach Italien in Urlaub fährt, fährt man an der Autobahn, fährt man unter vielen Brücken durch. Und dann wäre es doch auch cool, wenn einfach an den Brücken italienische Wörter dran stehen, dass man direkt Italienisch lernt. Was hältst du von der Idee? Direkte Übersetzungen oder nur... Einfach Vokabeln, glaube ich. Ja, und dann weißt du ja gar nicht, was das heißt. Ja, doch, schon auch übersetzt dann, sodass du es lernen kannst. Das war um Frank Elstner seine Idee. Das war auch um Frank Elstner seine Idee. Aber da stehen doch ganz viele italienische Wörter, wie zum Beispiel Maut oder ähnliches. Aber vielleicht Sachen, die man ein bisschen in seinen Alltag integrieren kann, wo einem wirklich weiterhelfen. Ich glaube, da macht die Verkehrslage nicht mit, weil musst du ja die ganze Zeit Italienisch lernen, während du Auto fährst. Ich glaube, nicht so gut. Ich glaube, ist auch nicht so eine gute Idee. Mm-mm. So insgesamt auch nicht. Insgesamt finde ich es, glaube ich, nicht weil so selbst, dumm. Selbst wenn du ein paar Worte kannst, dann gehe ich in den Laden rein und sagst nur Salami, Salami, halt auf Italienisch. Ja. Salami. Und dann müssen die quasi nur anhand von dem Wort wissen, was du willst. Ja. Dann musst du ja sagen, wie viel du willst. Und dann sagt sie dir, was es kostet. Dann musst du sagen, bitte wie viel, können sie es mir nicht aufschreiben. Und dann ist halt kompliziert. Und du kannst nur das Wort Salami. Ja. Dann bringt es dir einfach gar nichts. Ja, das ist auch der Grund, warum wir abgepacktes Zeug gekauft haben in Italien, weil wir nicht gedacht haben, dass die Metzgersfrauen an der Theke im Supermarkt Englisch können. Okay. Weil generell wenig Italiener Englisch können. Ihr hättet Zeichensprache machen können. Ja, und dann sagst du, ja, ich brauche 300 Gramm 300 oder wie? Ja, nee, sorry. Ein bisschen kreativ, war mir viel zu viel Aufwand. Und ich bin abgepackt. Ja im Urlaub und will mir keinen Stress geben. Ja, das ist verständlich. Ja. Aber das nächste Mal vielleicht. Ja. Ist das eigentlich, achso, ist das eine TV-Serie oder mit dem Florentin Will, wo der da... Der macht alles. Wo der da mit dem Frank Elstner chillt. Nee, das gibt's nicht. Das hat er nur erzählt in seinem Podcast. Ach, das hat er nur erzählt. Und ich habe es nochmal erzählt. Ich habe quasi Content, den es gibt. Das ist quasi wie eine Reaction, ein Reaction-Video von einem Streamer dann, von einem weiteren Streamer, der reactet wieder auf einen. Kennst du das? Mhm. Ja. Ja. Das ist eigentlich das Gleiche. Das ist so Recycling von was, wo man, wenn einem selber die Ideen ausgehen, dann nimmt man einfach die Geschichten von anderen oder die Ideen von anderen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie der Florentin Will aussieht. Das würde mich interessieren, aber ich glaube, ich will es nicht sehen. Willst du nicht sehen? Nee. Ich stelle mir ziemlich groß vor, relativ dünn, so groß wie du ungefähr, aber mit kurzen Haaren mit Seitenscheitel. Ist komplett falsch. Ist nichts richtig, glaube ich. Egal. Ich weiß ja, wie groß er ist. Ich glaube, er ist kleiner wie ich, aber weiß ich nicht. Aber alles andere war komplett falsch. Okay. War das Gegenteil. Nee, ich warte einfach, bis das Schicksal mir zeigt, wie er aussieht. Okay. Ja. Okay, sehr gut. So ist der Plan. Ja, ich forste auch niemanden. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir genug um den heißen Brei rumgequatscht. Kommt's jetzt? Darf ich den ersten neuen Button drücken? Du darfst zum ersten Mal live oder auch nicht, eigentlich eher nicht live für euch, jetzt hier unser neuer Jingle für die neue Kategorie Kreisliga Update. Kreisliga Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Mir gefällt's viel zu gut. Ich fällt's auch sehr gut. Oh boy. Ja. Ist mein Mikro zu leise? Ich glaube schon. Was witzig ist, auf meinem Bild, wo ich sehe, welcher Jingle auf welchem Knopf ist, steht da Kreisliga Update. Das ist sehr witzig. Habe ich mich vertippt oder was? Nee, das ist einfach der Zeilenumbruch. Ah, okay. Ja. Das ist ungünstig. Ja, Thema Jingle. Thema Erzähl Jingle mal ein bisschen, wie du das jetzt gemacht hast. Wie man Jingle macht. Wie du den Jingle gemacht hast. Also zuerst mal habe ich gewusst, wir brauchen einen Jingle, weil was passiert ist am Wochenende, was halt passiert ist. Und wir reden da jetzt schon so oft drüber, deswegen war klar, und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wir brauchen einen Jingle da dafür. Dann habe ich mir während der Woche so überlegt, was kann man machen, was passt am besten. Da hatte ich halt so die Idee, ja, irgendwas muss man ein bisschen krölen. Am besten mit vielen Leuten krölen. Wir sind jetzt halt viele Leute, wir können halt mehrmals aufnehmen, haben wir dann auch gemacht. Und dann halt so ein bisschen was, was fetzt, verzerrte Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und dann ist schon fertig eigentlich. Ja, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, im Raum zu stehen und ins Mikro zu brüllen. Das ist auch brutal komisch. Ja, hat dann richtig Spaß gemacht. Ja, wir haben quasi versucht, mit unterschiedlichen Stimmen, ist jetzt manchmal nicht ganz so gut gelungen, aber wir haben zum Beispiel die Nase zugehalten oder versucht hochzusprechen oder so ein bisschen aggressiv oder ein bisschen betrunken oder einer mit einem sächsischen Hauch ist dabei, ja. Geht aber glaube ich komplett unter, ist auch scheißegal. Aber dann drückt man mehrmals auf Rekord, bis mal fertig ist und dann tut man auch so ein bisschen Regler drehen und so und dann... Ja, ich saß nur daneben, hab gedacht so, okay, Patrick macht nee, sein Ding. Du hast gesagt, ich habe auch eine geile Idee. Ja. Und da hast du mir das Bundesliga-Outro gezeigt und da haben wir nur den letzten Takt vom Schluss genommen. Ja. Aber halt abgewandelt. Also auf jemand, der Bundesliga schaut, der wird es erkennen. Für andere Leute, die wissen wahrscheinlich eher nicht, was wir genau meinen. Auf jeden Fall die letzten Töne von unserem Intro oder von unserem Jingle sind rhythmisch angeglichen. Genau, alles sehr selber gut eingespielt. Ja. So, kommen wir zum Kreisliga-Update. Am Sonntag hatten wir ein Spiel gegen Erbstetten, gegen die SKG Erbstetten. Und zwar haben wir 2-1 gewonnen, die erste von Oberbrüden. Und wir haben richtig Party gemacht, weil wir einen Kasten Bier vom gegnerischen Mannschaftsleiter bekommen haben. Okay. Einfach einen Kasten Bier, weil er gegen unseren verloren hat, eine Wette. Das war gut. Sehr gut. Ja. Aber viel wichtiger ist, wie hast du deinen ersten Kreisliga-Sonntag wahrgenommen? War insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Angefangen hat es damit, dass ich zum ersten Mal seit langem wieder, also bestimmt seit 2 Jahren, habe ich für nichts mehr Eintritt gezahlt. Ja. Und jetzt habe ich da müssen, auf dem Sportplatz, wo ich es am wenigsten erwartet hätte. Aber ich glaube, ich war vorgewarnt, also ich muss 3,50 € Wucher. Eintritt zahlen, wäre ich eine Frau gewesen, hätte ich nicht zahlen müssen, war auch interessant. Richtig. Und dann war ich da und habe erstmal mir einen Kolben geholt. Und dann ging es los. Dann ging das Spiel los und ich stand direkt unter den 2 Lautsprechern. Ja, stimmt, die hängen das so an der Wand dran. Das war richtig dumm. Aber dann bin ich einfach so ein paar Schritte zurück unter dieses Vordach gegangen und dann ging es eigentlich. Was war euer Einlauflied? AC/DC, gell? Nicht unser Einlauflied. Achso, von den in Erbstetten. Ja, auf jeden Fall irgendwas AC/DC. Ja. Ja. Thunder war es, glaube ich. Thunderstruck. Das war crazy, das war geil. Das stelle ich mir auch cool vor, weil ich habe auch gemerkt, wo ihr dann alle so auf dem Platz marschiert seid, da wart ihr so brutal konzentriert, weil ich habe so gedacht, ja, vielleicht läufst du vorbei und guckst du rechts und links und siehst mich dann winke ich kurz und so. Und dann bin ich nicht sicher, ob du mich da schon wahrgenommen hast. Doch, ich nehme ziemlich viel wahr, aber ich versuche nicht so viel wahrzunehmen. Okay, du versuchst nicht zu zeigen, dass du so viel wahrnimmst. Nee, ich gehe lieber straight auf den Platz, dann haben wir ja noch kurz einen Rudel gemacht, Rudelbildung. Rudel. Und dann schreit man noch geschwind was, dann ist man heiß und dann brauchen wir eigentlich im Fußballspiel so 1-2 Minuten, um geschwind einmal an den Ball ranzukommen und dann wieder seine gewöhnten Abläufe zu machen. Okay. Ja, deswegen dieser Fokus. Das ist interessant, sowas. Ja. Weißt du, was mir danach aufgefallen ist? Dass du irgendwie, ich weiß nicht, du hast nicht bis zum Schluss gemacht, aber ganz am Anfang hattest du ein bisschen so eine Garneli-Haltung. Garneli. Was ist eine Garneli-Haltung? Du hattest so mit dem Oberkörper so rund nach vorne. Mhm. So, weil du immer so geguckt hast, wo ist der Ball jetzt, wo fliegt er hin, wo kann ich dazwischen laufen und so. Aber so ein bisschen gebeugt nach vorne, wie wenn du näher am Ball dran sein willst mit deinem Oberkörper. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe ganz genau, wie du meinst. Ich glaube, das mache ich sogar ein bisschen mit Absicht, weiß nicht. Um auszusehen wie ein Garnierling. Ja, genau. Geil. Ja, war spannendes Spiel, oder? War spannend, ja. Weil Erbstetten ist ja 1-0 ins Führung gegangen. Ja. Durch einen traumhaften Freistoß und dann haben wir das Ding voll gedreht. Ich hab richtig krass mitgefiebert, aber ein bisschen für beide Mannschaften und habe dann immer an Stellen, wo irgendwie was Kritisches passiert ist, habe ich ihm so gesagt, so. Weil da kann ich nichts falsch sagen, weißt du? Ich wusste auch nicht, wo man stehen muss, weil es gab ja quasi, ich glaube, wenn man auf der Seite steht, wo der Torwart ist, dann ist man für die, oder? Nicht unbedingt. Also nicht unbedingt. Ja, manche Leute haben es nicht bewegt, aber manchen hatte ich schon das Gefühl, dass es so läuft. Ja, das ist sportplatzabhängig. Bei manchen Sportplätzen ist klar, wo Heim- und Gastmannschaft Zuschauer stehen. Okay. Und in Städten irgendwie gar nicht. Okay. Da stehen alle Wirrwarr. Aber das ist so witzig, so richtig witzig. Das auch so diese, also es war schon ein bisschen aufgeheizt, weil da ist halt ein Schiedsrichter, der alles sehen muss. Und dass der eine falsche Entscheidung trifft aus der Sicht von einem Typ, der da schon seit 12 steht und Bierle trinkt, ist halt, passiert halt relativ häufig. Und dann wurde halt immer mehr rumgepöbelt bis zu einem Zeitpunkt, wo es eskaliert ist. Ja. Und davon wollte ich auch ein Video machen. Dann habe ich es aber mich nicht getraut. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck it, ich film doch. Und dann sind so die letzten 15 Minuten, das sind noch ganz geile Sprüche drauf eigentlich, aber das davor war es krasser. Davor wurde richtig, richtig hart beleidigt einfach. So geil, dass auch der David danach herkommt, wir schon so ein paar von den Sprüchen einfach eins zu eins wiedergeben konnte. Das fand ich richtig klasse. Mhm. Ja, der David kann auch sich sowas anhören, weil im Tor muss nicht so fokussiert sein. Ja. Nur in den bestimmten Momenten, ja. Aber hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte nur das Problem, dass genau in den zwei Momenten, wo die ersten zwei Tore gefallen sind, hat mich irgendwas abgelenkt und genau in der Sekunde habe ich nicht hingeguckt. Das war richtig bitter. Also waren beides Freistöße, wo man eigentlich ja aktiv hinschaut. Eigentlich schon, ja. Aber ich habe mich in dem Moment einfach kurz irgendwas so, ich weiß, hat jemand was gesagt, da habe ich irgendwie so rüberguckt und dann Tor und dann hat immer nebenher ein bisschen gebabbelt mit jemandem und dann war ich kurzzeitig abgelenkt und dann war immer ein Tor. Das war bei beiden Fällen, bei einem mehr, bei einem weniger, aber beides mal richtig auffällig. Naja, ja. Aber das dritte und dann war es krass. Die Freude, es ging, war relativ kurz vor Ende, gell? Ja, ich würde so sagen, so 80. oder sowas. Okay. Also nach 10 Minuten zu spielen, weil es war dann schon, boah, echt anstrengend, weil die haben schon... Hat man gemerkt, ja. Waren auch, glaube ich, meine ersten 90 Minuten in der Rückrunde jetzt. Ne. Also komplette 90. Dann lieber mal ausgewechselt werden? Nee. Auch nicht, das auch nicht. Nee, das nicht. Okay. Das war gut so. Es ging gerade noch so, aber länger hätte es auch nicht sein müssen. Vor allem der Schiedsrichter hat ja erst 3 Minuten angezeigt, 3 Minuten Nachspielzeit. Ja. Und dann in den 3 Minuten ist ihm anscheinend so viel Unterbrechungen gewesen, dass er einfach nochmal 2 Minuten nachspielen hat lassen. Wo hat er das angezeigt? Ich habe es gar nicht gesehen. Wir haben nur geschätzt, also deine Freundin hat geschätzt, es sind jetzt 5 Minuten. Ja, er hebt einfach, also Schiedsrichter heben kurz ihren Arm und zeigen die Minuten mit ihren Fingern an. Okay. Pfeift er da dabei? Nee. What? Wie soll man das dann mitkriegen? Ja, das muss man als Spieler sehen oder einfach nachfragen. Es wird richtig oft ein Schiri gefragt, Schiri, wie lange ist er noch? Wie lange ist er noch? Oder wie lange haben wir noch, ist der Standardspruch. Ja, das ist auch was, was bei so einem, wenn du so am Spielfeldrand zuguckst, was ein bisschen ein Problem ist, das entweder abzuschätzen oder so selber zu wissen, wie man das jetzt anhand von der Uhr sieht, weil am Fernsehen ist man halt verwöhnt, da ist oben die Uhr dran und dann sieht man halt und dann kann man quasi auf die Sekunde dann mitfiebern, aber da war es so, ich hing so größtenteils in der Luft, weil ich nicht wusste, wie lange es noch geht. So auf einmal kommt der Pfiff zur Halbzeit, so, okay. Okay, ich hab's so, mir kam's, ich weiß, ich glaube, beim ersten Mal kam es mir kürzer vor und dann kam es mir länger vor. Ja, man kann nur so ein bisschen nach der Uhrzeit gehen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ja. Ja, es freut mich, dass dir gefallen hat. Ja. Ja, war auch ein gutes Spiel dafür. War ein sehr gutes Spiel. Konnte man sich gut anschauen. Ja. Fürs erste Spiel. Ja. Mal gucken, ob ich nochmal bei sowas vorbeikomme. Ja, leider dieses Jahr nehme ich gegen den David. Oh. Ja. Naja. Aber dann könnte ich parteiischer sein, wenn es nicht gegen David geht. Okay. Ja, in Brüden geht es normal anders ab. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du schon mal in Oberbrüden auf dem Sportplatz warst. Auf jeden Fall gibt es da hinterm Tor gibt's so eine Art Terrasse, die ungefähr auf Lattenhöhe ist. Also die gehört zum Vereinsheim. Zwischen Tor und der Terrasse ist noch der Fangzaun. Und da ist dann die Terrasse, wo die ganzen Brüdener-Fans stehen und die ganzen, die sehr reinpöbeln, sage ich jetzt mal. Die Fanbase ist da. Die Fanbase, ja, die I-50 und die beleidigen halt so durchgehend. Das macht eigentlich auch Spaß, da zu spielen. Ich glaube, es macht auch Spaß, einfach zuzuhören, wie die Leute beleidigen. Ja, das war mir ein bisschen unangenehm, aber dann wurde mir gesagt, ja, das ist normal. Normalerweise ist es eigentlich viel schlimmer so. Ja, das meint man auch gar nicht so. Ja. Aber das muss man halt wissen, dann ist es, glaube ich, auch irgendwie witzig. Ja, ist auch mega witzig. Und jetzt weiß ich es ja, jetzt finde ich es auch witzig wahrscheinlich. Ja, gut. Gut, noch eine letzte Sache zum Kreisliga-Update. Und zwar fand ich es ganz süß von deiner Oma, dass die abends dich angerufen hat mit einem Videocall, um zu fragen, wie es war. Und dann hat sie zu dir gesagt, du sollst weniger saufen. Ich habe nur einen Schluck Bier genommen. Also. Ja, dann hat sie direkt gesagt, ja, du musst weniger saufen. Du musst weniger saufen. Und David hat sie beleidigt, dass er schlecht ist. Ja, ja, sowas. Meine Oma ist das schon innerhalb sehr direkt. Von ein paar Minuten hat es einfach komplett austeilt. Ja, einmal mal die Runde beleidigen. Ja, ich finde es mega witzig. Muss man das Update wieder, die Kategorie wieder schließen mit dem? Heute auf jeden Fall. Ansonsten überlegen wir uns das nochmal. Okay. Kreisliga Update. Wir wollen, das ist unser Ding. An den denke ich immer nicht, weil beim Aufnehmen war, hatten wir es ja immer in einem Loop drin, damit man es besser aufnehmen kann, aber dieses Letzte haben wir ganz zum Schluss hingeschnipselt. Ja, das Ding hat auch die ganze Zeit gefehlt, dass der Loop gut gepasst hat. Ja, man wusste auch nicht bei, das ist unser Ding, bei Ding wusste man nie, wie lang das in den anderen Takes war. Da war, ja. Das hat man immer so. Und man hat es nur gehört, wo es auf einmal alle Stimmen übereinander gelegen hat. Dann hat es sich richtig gut angehört, das Ding. Ja. Ja. Ja, ich würde dir gerne noch was empfehlen. Empfehlung der Woche. Weil du hast ja noch Netflix. Ja. So viel der Teaser. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. So. So. Ja, ich habe gedacht, ich rede ein bisschen rein, aber ich habe gedacht, es geht ein bisschen kürzer. So. Eine Frage an dich. Hast du How to Sell Drugs Online Fast gesehen? Ja. Gut. Hast du auch schon die richtige Dokumentation Shiny Flakes dazu gesehen? Nee. Meine Empfehlung, weil da wird quasi alles, die ganze Story nochmal aufbereitet, aber mit dem originalen Typ, der das wirklich war. Ah, okay. Und zwar bauen die in so einer alten Lagerhalle dieses Kinderzimmer beziehungsweise dieses Haus nochmal nach mit dem Flur dazu und spielen quasi alles genau nochmal nach und wie der immer heimkommt, was er dann gemacht hat, wie er die Drogen abgepackt hat, eingeschweißt, und das war ja in dem Fall ganz alleine, nur in der Serie How to Sell Drugs Online wird so dargestellt. Fast. Wird so dargestellt, als ob das mehrere Leute waren, war es aber gar nicht. Es war nur so ein Konstrukt aus Leuten, die sich nicht kennen, die nur über so einen ominösen Chat miteinander kommunizieren, wo er jetzt quasi seine Drogen herkriegt und sowas. Für eine Doku, glaube ich, interessanter, aber für eine Serie war dann wahrscheinlich die gewählte Darstellung mit Kumpels, die dann noch untereinander Stress haben, halt wahrscheinlich unterhaltsamer. Habe ich mir auch gedacht, und es war einfach nochmal mega interessant, den Typ nochmal kennenzulernen, weil am Anfang denkt man sich so, ja, das ist einfach einer so wie du und ich, ein relativ junger Mensch und hat auch ähnliche Ansichten so, was so, wie der redet quasi im Dialog mit Leuten vom Staat, die ihn angezeigt haben und diesen ganzen Prozess mitverfolgt haben. Und dann, ja, man fühlt schon mit ihm, aber irgendwann kippt es so, da merkt man so, dass so der schon ein bisschen psychisch, irgendwas stimmt nicht mit dem. Okay. Ja. Der ist nicht ganz koscher. Nee, nicht ganz. Und irgendwie interessant, weil man weiß auch nicht wirklich, ob er noch Geld davon hat. Aber man ist sich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein guter Batzen übrig ist, weil er hatte noch irgendwie zwei so Konten mit Bitcoins, wo die Polizei nicht entschlüsseln konnte, die irgendwo in irgendeiner Cloud oder sowas hochgeladen wurden, und auf die hatte die Polizei keinen Zugriff. Und er sagt nicht, ob er da noch was drauf hat, weil das wäre ja dumm. Das wäre dumm, ja. Das ist richtig gut. Kryptowährung ist für sowas optimal. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das wahnsinnig interessant und ich empfehle es nur allen. Das heißt Shiny Flakes, so hieß auch damals diese Internetseite, wo die Drogen verkauft wurden. Wie hieß er in der Serie? My Drugs. Ja. Oder My Drugs, okay. Ja, ja, ich verlinke es auf jeden Fall in der Story, habe es mir auch schon aufgeschrieben. Ja. Hast du schon mal davon was gehört? Ich glaube, ich habe schon was davon gehört. Ich habe auch eine andere Doku-Serie angeguckt, die heißt, glaube ich, Don't Fuck With Cats, wo so ein Mörder ist, der mit der Hilfe vom Internet, also Leute auf Facebook schließen sich zusammen, um irgendwie anhand von den Hinweisen, die öffentlich sind, rauszufinden, wer der Mörder war. Das ist brutal spannend. Das ist die spannendste Doku, die ich je gesehen habe. Ich habe letztens vor ein, zwei Monaten mit Maren so eine Vorschau gesehen. War auch so, nee, war nicht Doku-mäßig, aber war so Action-Show-mäßig, ja. Wo anscheinend so 10 so B-Promis, so Murmel-Promis. So Leute, die beim großen Murmeln bei RTL machen würden, das sind Murmel-Promis. Das habe ich gehört in irgendeinem Podcast. Ja, in Baywatch Berlin, das finde ich eine gute, finde ich eine gute Bezeichnung. Auf jeden Fall, die machen da mit und tun so, als ob sie auf der Flucht sind vor so Privatdetektiven. Aber das ist so richtig, richtig gestellt und ich habe das irgendwo gesehen, wo das verarscht wurde und es war wahnsinnig witzig. Daran musste ich gerade denken. Wie heißt das? Ah, wenn ich das jetzt wüsste. Okay. Auf der Flucht oder sowas. Und das Intro oder so, das sieht so mega geil aus und so ultra spannend. Und wenn man dann so Ausschnitte davon sieht, das war bei TV Total sogar. Okay. Das war so schlecht. Weil du kannst ja nicht auf der Flucht sein, wenn du so ein dreiköpfiges Kamerateam um dich rum hast. Das funktioniert. Einer holt den Ton mit so einer riesen Tonangel und die rennen dann rum. Und zwei verschiedene Kameras. Alter. Sorry. Ja, okay. Ist auch keine ganze Doku-Reihe, sondern einfach nur ein Film, glaube 1,5 Stunden. Ja, das sind auch gute Dokus. Ja. Ich habe, glaube mal, was habe ich empfohlen? Das mit der Krake, mein Lehrer, der Krake, der Kraken, mein Lehrer, die Kraken, mein Lehrer, der Krake, der ja. Kraken. Der Kraken. Mein Lehrer, der Kraken, und das ist auch so, dass es nicht mehrere Teile ist und das ist dann auch ganz geil. Und wenn man abends nicht Bock auf einen Film hat, dann guckt man sich sowas an. Da ist Netflix halt voll mit richtig guten Sachen. Ja, es gibt auch Geschichtshappen. Das sind einfach nur so wichtige geschichtliche Ereignisse in 20 Minuten aufbereitet. Das Wichtigste davon, wie zum Beispiel der Atomunfall in Tschernobyl und ja, Zweiter Weltkrieg und so, was halt so gut, ganz, ja. Ganz praktisch, 20 Minuten, lässt sich richtig gut happen. Ja. Ihr kennt dich mit was anderem, wo es so um so allgemeine Sachen ging, aber habe ich nicht viel angeguckt, aber war eigentlich cool, die machen das schon richtig gut. Auch so, dass du nie gelangweilt bist, dass du so immer dran bleibst und irgendwie dann doch, selbst wenn es wenn du denkst, das ist das unspannendste Thema, jetzt bei geschichtlichen Sachen eher nicht, aber wenn sie, keine Ahnung, erzählen würden, wie eine Personenwaage funktioniert, dann erklären die das halt einfach und dann denkst du, okay, ist doch interessant und ja. So. Und die kriegen das halt immer hin, da haben die ein Händchen für, glaube ich, bin ich fest überzeugt. Ja, Netflix ist schon gut unterwegs. Doku-König Netflix. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt alles abgehakt, fast alles. Da war noch gar nicht so viel. Hm, doch, bei mir Schockhox, Kreisliga-Update okay. War so viel. Ja, okay, deine komischen Notizen. Ich habe rausgefunden, dass man das nicht beim Einrücken nicht packen muss und dann draufziehen muss, sondern man kann das einfach halt. Nein? Nee? Also, das könnte ich zum Beispiel einrücken, indem ich es einfach nach rechts schiebe. Dann steht dran einrücken, dann ist eingerückt. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich es wieder zurückbekomme. Scheiße. Ich glaube, ich bleibe bei Notizen und nicht bei hier, wie heißt dein Bums? Also. Achso, Notizen, nee. Nee, heißt du machst Erinnerung. Erinnerung machst du doch drin. Erinnerung. Ja. Ja, aber da mache ich alles drin eigentlich. Ja, weil da kann ich auch einrücken und dann nummerieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere allgemeine Themen habe, dann kann ich das da sauber kannst strukturieren. Kannst du abhaken. Kann ich auch abhaken. Ja, ist ja gut. Ich brauche eigentlich nur abhaken, das reicht mir eigentlich schon. Ich lösche es dann immer direkt. Ja. Ihr könnt euch ja für euren Podcast überlegen, welche App ihr benutzt. Ja, gibt bestimmt viele Apps. Es gibt eine richtige und eine falsche. Ja. Und eine Android-Version von beiden. Meinst du, die sind genauso verkauft? Nee, noch viel verkaufter. Ja. Die sind bestimmt richtig unhandlich zu bedienen. Und das Handy ist eh unhandlich zu bedienen. Ja, wenn es so lang ist. So lang ist, Alter. Hallo? Ah, eine Sache kann ich dir noch sagen. Und zwar, hast du gewusst, dass wenn man auf einer Internetseite ist und einen Screenshot macht, dass man auch einen Screenshot von der kompletten Seite machen kann? Ja, das wusste ich schon. Das habe ich letztens, habe ich das irgendwo gesehen, wurde mir in irgendeine TikTok-Timeline reingespult oder sowas. Ja, und man kann sich alles, was man als PDF speichern will, also auch Webseiten, man kann zum Beispiel die ganze Website abfotografieren, dann nicht als Bild, sondern als PDF speichern. Dazu muss man auf Drucken gehen und dann einfach bei dem Drucken, da wird dann kein Drucker angezeigt, wenn er nicht zufällig irgendeinen Airprint-Drucker rumfahren hat, aber links unten ist dieses Teilen-Symbol und da kann man es dann als PDF, wenn man es das an jemanden in WhatsApp schickt, der hat es als PDF. Ja. Überragend. Steht, glaube ich, unten dann dran, dass es eine PDF ist. Ja. Ja. Aber wenn man in dem Moment, wo man es manchmal braucht oder will, da checkt man es dann nicht, wie man das machen muss, dass man ein PDF. Aber man braucht es eher selten. Aber wenn man es mal braucht, geht es so. Ja. Scheint gut. Goodie. Ich würde sagen. Was würdest du sagen? Ich würde das sagen, wir sind am Ende. Also okay. Ich bin körperlich und stimmlich auch am Ende. Es ist so langsam soweit. Ich habe heute, glaube ich, sehr viel geredet und auch dieses Einsingen war sehr anstrengend für meine Stimme. Ja. Und deswegen würde ich sagen, machen wir besser Schluss, bevor es sich schlapp macht. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr, ich bin fertig und am Ende. Sollte ich mal die Frage stellen. Aber hast du noch was? Ja, ich sag noch kurz, gegen wen wir am nächsten Sonntag spielen. Okay. Und zwar spielen wir am nächsten Sonntag gegen jemand, der auch unten im Tabellenkeller ist, so wie wir. Der TSV Oberbrüden spielt zu Hause gegen der SV Kaiserschbach 2. Sehr gut. Uns zwei trennen 3 Punkte, also geht's um alles oder nichts. Hast du die Uhrzeit gesagt? 14.30 Uhr. Okay. Wie immer. Wie immer, das muss man wissen, ey. Sorry. Mhm. Ja gut, dann kommt zum Spiel, Leute. Jo. Und wenn ihr nicht kommt, dann schaltet trotzdem nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Kreisliga-Update.